Abschnitt 15 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1. Von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zoller. Zivildiener und Kriegsdiener. Als am Tage nach diesen Ereignissen Athos nicht erschien, wurde Herr von Treville durch D'Artagnan und Porthos von seinem Verschwinden in Kenntnis gesetzt. Aramis hatte sich einen Urlaub von 5 Tagen erbeten und befand sich, der Sage nach, in Familienangelegenheiten in Rouen. Herr von Treville war der Vater seiner Soldaten. Der geringste und unbekannteste unter ihnen war, sobald er die Uniform seiner Kompanie trug, seiner Hilfe und seines Beistandes so sicher, als es nur sein eigener Bruder hätte sein können. Er begab sich also sogleich zu dem Kriminalunterrichter. Man ließ den Offizier kommen, der den Posten an der Croix Rouge kommandierte, und aus den Nachrichten, die man nach und nach erhielt, ging hervor, dass Athos für den Augenblick im Fort Elec einquartiert war. Athos hatte alle Prüfungen durchgemacht, denen Bonacieux unterworfen gewesen war. Wir haben der Konfrontationsszene zwischen den zwei Gefangenen beigewohnt. Athos, welcher bis dahin nichts gesagt hatte, aus Furcht, ebenfalls beunruhigt, könnte D'Artagnan die für ihn erforderliche Zeit noch nicht gehabt haben, erklärte von diesem Augenblick, er heiße Athos und nicht D'Artagnan. Er fügte bei, er kenne weder Herrn noch Madame Bonacieux. Er habe noch nie mit einem von beiden gesprochen. Er sei gegen 10 Uhr abends gekommen, um Herrn D'Artagnan, seinen Freund, zu besuchen. Aber bis zu dieser Stunde sei er bei Herrn von Treville gewesen, wo er zu Mittag gespeist habe. 10 Zeugen könnten, fügte er bei, diese Tatsache beweisen, und er nannte mehrere ausgezeichnete Edelleute, worunter den Herrn Herzog de la Tremouille. Der zweite Kommissar wurde nicht minder verwirrt als der erste, durch die einfache und feste Erklärung des Musketiers, an dem er, wie dies Zivilbeamte Kriegsmännern gegenüber zu tun lieben, so gerne sein Mütchen gekühlt hätte. Aber der Name von Herrn von Treville und der des Herrn Herzogs verdienten Beachtung. Athos wurde ebenfalls zu dem Kardinal geschickt, aber zum Unglück befand sich dieser bei dem König im Louvre. In demselben Augenblick traf Herr von Treville, der von dem Kriminalunterrichter und dem Gouverneur der Fort Levec kam, ohne Athos gefunden zu haben, bei dem König ein. Als Kapitän der Musketiere hatte Herr von Treville zu jeder Stunde Eintritt bei dem König. Man kennt die Vorurteile des Königs gegen die Königin, welche auf eine geschickte Weise durch den Kardinal genährt wurden, der im Punkte der Intrigen Frauen viel mehr misstraute als Männern. Eine von den bedeutendsten Ursachen dieser Vorurteile war die Freundschaft von Anna von Österreich für Frau von Chevreuse. Diese 2 Frauen machten ihm mehr Unruhe als die Kriege mit dem Spanier, die Streitigkeiten mit England und die Finanzverlegenheiten. In seinen Augen und seiner Überzeugung nach unterstützte Frau von Chevreuse die Königin nicht nur in ihren politischen Intrigen, sondern auch, was sie noch viel mehr quälte, in ihren Liebesbändeln. Bei dem ersten Worte des Kardinals, dass Frau von Chevreuse, die man an ihrem Verbannungsorte Tours glaubte, nach Paris gekommen sei und 5 Tage hier verweilend die Polizei verspottet habe, geriet der König in furchtbaren Zorn. Launisch und ungetreu wollte der König Ludwig der Gerechte und Ludwig der Keusche heißen. Der Nachwelt wird es schwer werden, diesen Charakter zu begreifen, den die Geschichte nur durch Tatsachen und nie durch Urteile erklärt. Als aber der Kardinal beifügte, Frau von Chevreuse sei nicht nur nach Paris gekommen, sondern die Königin habe sich mit ihr, mit Hilfe einer der geheimnisvollen Korrespondenzen in Verbindung gesetzt, die man damals eine Kabale nannte, als er versicherte, er, der Kardinal, sei nahe daran gewesen, die verborgensten Fäden dieser Intrige zu enthüllen, aber in dem Augenblicke, wo man die Abgeordneten der Königin bei der Verbannten auf der Tat mit allen Beweisen sicher hätte verhaften können, habe ein Musketier es gewagt, den Gang der Gerechtigkeit gewaltsam zu unterbrechen und mit dem Degen in der Hand über ehrliche Männer des Gesetzes herzufallen, welche beauftragt gewesen seien, die ganze Angelegenheit unparteiisch zu untersuchen, um sie dem König vor Augen zu legen. Da konnte Ludwig der 13. nicht mehr an sich halten. Er machte einen Schritt gegen das Gemach der Königin mit jener bleichen und stummen Entrüstung, die diesen Fürsten, wenn sie zum Ausbruch kam, bis zur kalten Grausamkeit führte. Und dennoch hatte der Kardinal in der ganzen Sache noch nicht ein Wort von dem Herzog von Buckingham gesprochen. Jetzt trat Herr von Treville ein, kalt, höflich und in tadelloser Haltung. Durch die Gegenwart des Kardinals und durch die Veränderung in den Gesichtszügen des Königs von dem, was vorgegangen war, unterrichtet, fühlte sich Herr von Treville stark wie Simson vor den Philistern. Ludwig der 13. legte bereits die Hand an den Knopf der Türe. Bei dem Geräusche, das Herrn von Trevilles Eintritt verursachte, drehte er sich um. »Ihr kommt zu gelegener Zeit, mein Herr«, sprach der König, der, wenn seine Leidenschaften einen gewissen Grad erreicht hatten, sich nicht mehr zu verstellen wusste. »Und ich erfahre schöne Dinge von euren Musketieren.« »Und ich«, sprach Herr von Treville kalt, »ich habe Eurer Majestät schöne Dinge von Ihren Zivildienern zu melden.« »Wenn es gefällig wäre?« fragte der König stolz. »Ich habe die Ehre, Eurer Majestät zu benachrichtigen«, fuhr Herr von Treville in demselben Tone fort, »dass eine Anzahl von Prokuratoren, Kommissären und Leuten von der Polizei, sehr schätzenswerte Leute, aber, wie es scheint, sehr erbittert gegen die Uniform, sich erlaubt hat, einen von meinen Musketieren in einem Hause zu verhaften, über die offene Straße zu führen und auf einen Befehl, den man mir zu zeigen sich weigerte, in das Fort Levesque zu werfen. Und alles dies, sage ich, ist einem von meinen Musketieren, oder vielmehr euren Musketieren, Sire, einem Manne von tadellosem Benehmen, von beinahe erhabenem Rufe, einem Manne, der Eurer Majestät auf eine günstige Weise bekannt ist, Herrn Athos, widerfahren. »Athos«, sprach der König maschinenmäßig, »ja, in der Tat, ich kenne diesen Namen.« »Eure Majestät beliebe sich seiner zu erinnern«, sagte Herr von Treville. »Athos ist der Musketier, der bei dem ärgerlichen Duelle, das ihr kennt, Herrn Sabusac schwer zu verwunden das Unglück gehabt hat.« »Bei dieser Gelegenheit, Monseigneur«, fuhr Herr von Treville, sich an den Kardinal wendend fort, »Herr von Sabusac ist völlig wiederhergestellt, nicht wahr?« »Ich denke«, sagte der Kardinal, sich vor Zorn in die Lippen beißend. »Herr Athos wollte also einen seiner Freunde besuchen, welcher gerade nicht zu Hause war, einen Bierner, der als Kadett bei den Garden seiner Majestät, Kompanie der Essaris, steht. Aber kaum befand er sich in dem Zimmer seines Freundes und hatte in Erwartung desselben ein Buch genommen, als ein vermischter Haufen von Schergen und Soldaten das Haus belagert und mehrere Türen einstößt.« Der Kardinal machte dem König ein Zeichen, welches bedeuten sollte: »Es geschah in der Angelegenheit, von der ich gesprochen habe.« »Wir wissen alles, was ihr uns da sagt, denn es ist alles in unserem Dienste geschehen.« »Dann geschah es auch im Dienste Eurer Majestät, dass man einen Unschuldigen von meinen Musketieren ergriff, wie einen Missetäter zwischen zwei Wachen stellte und mitten durch eine freche Pöbelschar diesen ehrenwerten Mann führte, der 10-mal sein Blut im Dienste seiner Majestät vergossen hat und noch zu vergießen bereit ist.« »Bah«, sprach der König erschüttert, »ist die Sache wirklich so gegangen?« »Herr von Treville gibt nicht an«, versetzte der Kardinal mit dem größten Phlegma, »dass dieser unschuldige Musketier, dieser ehrenfeste Mann, eine Stunde vorher 4 Instruktionskommissäre, welche ich zur Untersuchung einer sehr wichtigen Angelegenheit abgeschickt hatte, mit dem Degen in der Faust angriff und in die Flucht schlug. Ich fordere Eure Eminenz auf, dies zu beweisen«, rief Herr von Treville mit seiner ganzen gaskonischen Freimütigkeit und mit seiner vollen militärischen Derbheit, Denn Herr Athos, ein Mann von vortrefflichen Eigenschaften, erzeigte mir eine Stunde vorher die Ehre, nachdem er bei mir zu Mittag gespeist hatte, in dem Salon meines Hotels mit dem Herrn Herzog von de la Tremouille und mit dem Herrn Grafen von Chaloux zu plaudern. Der König schaute den Kardinal an. »Ein Protokoll beglaubigt, was ich sagte«, antwortete der Kardinal ganz laut auf die stumme Frage seiner Majestät. »Und die Misshandelten haben Folgendes abgefasst, dass ich eurer Majestät zu überreichen die Ehre habe. Ist ein Protokoll von Zivildienern so viel wert als das Ehrenwort eines Kriegsmanns?« erwiderte Herr von Treville mit stolzer Betonung. »Ruhig, ruhig, Treville, schweigt«, sagte der König. »Hegt seine Eminenz einen Verdacht gegen einen von meinen Musketieren«, sprach Treville, »so ist die Gerechtigkeit des Herrn Kardinals hinreichend bekannt, dass ich selbst eine Untersuchung verlange. In dem Hause, wo diese gerichtliche Besichtigung vorgenommen wurde«, fuhr der Kardinal leidenschaftslos fort, »wohnt, wie ich glaube, ein Berner, ein Freund des Musketiers.« »Ja, Euer Eminenz, so ist es.« »Glaubt ihr nicht, dass dieser junge Mensch schlimmen Rat gegeben hat?« »Herrn Athos, einem Manne, der doppelt so alt ist«, unterbrach ihn Herr von Treville. »Nein, Monseigneur, überdies hat Herr d'Artagnan den Abend bei mir zugebracht.« »Ah, es scheint in der Tat, die ganze Welt brachte den Abend bei euch zu«, erwiderte der Kardinal. »Sollte Eure Eminenz an meinen Worten zweifeln«, sprach Herr von Treville, dessen Stirne der Zorn rot färbte. »Nein, davor soll mich Gott bewahren«, sagte der Kardinal. »Aber es handelt sich nur darum, zu welcher Stunde er bei euch war.« »Ah, das kann ich Eurer Eminenz genau sagen, denn als er eintrat, sah ich auf der Uhr, dass es 9:30 Uhr war, obgleich ich glaubte, es müsste später sein.« »Und um welche Zeit hat er euer Hotel verlassen?« »Um 10:30 Uhr, gerade eine Stunde nach dem Vorfall.« »Aber«, fuhr der Kardinal fort, der nicht einen Augenblick an der Redlichkeit des Herrn von Treville zweifelte und gewahr wurde, dass der Sieg seinen Händen entschlüpfen sollte, »aber Athos ist doch in dem Hause in der Rue de Fossopeur verhaftet worden.« »Ist es einem Freunde verboten, einen Freund zu besuchen, einem Musketier von meiner Kompanie mit einem Garde von der Kompanie des Essarts Brüderschaft zu halten?« »Ja, wenn das Haus, wo man mit diesem Freunde Brüderschaft pflegt, verdächtig ist.« »Weil dieses Haus verdächtig ist, Treville«, sprach der König. »Vielleicht wusstet ihr das nicht.« »In der Tat, Sir, ich wusste es nicht. Jedenfalls kann es überall verdächtig sein, nur ziehe ich in Abrede, dass es in dem Teile, welchen Herr d'Artagnan bewohnt, verdächtig ist, denn ich darf wohl im Vertrauen auf seine eigenen Äußerungen versichern, dass es keinen ergebeneren Diener Eurer Majestät, keinen innigeren Bewunderer des Herrn Kardinals gibt.« »Ist das nicht jener d'Artagnan, welcher eines Tages bei dem unglücklichen Streite in der Nähe des Klosters der Karmeliterbarfüßer Jussac verwundete?« fragte der König und schaute dabei den Kardinal an, der vor Ärger im ganzen Gesicht rot wurde. »Und am anderen Tage Bernajour?« »Ja, Sire, ja, es ist derselbe. Eure Majestät hat ein gutes Gedächtnis.« »Nun, was wollen wir beschließen?« sagte der König. »Ich werde die Schuld beweisen.« »Und ich leugne sie. Aber seine Majestät hat Richter, und diese Richter sollen entscheiden.« »Ganz gut«, versetzte der König, »übergeben wir den ganzen Prozess den Richtern. Es ist ihre Sache zu urteilen, und sie werden urteilen.« »Nur ist es sehr traurig«, sprach Herr von Treville, »dass in den gegenwärtigen unglücklichen Zeiten ein Mann durch das reinste Leben, durch die vorwurfsfreiste Tugend, der Bosheit und Verfolgung nicht entgeht. Die Armee wird auch sehr unzufrieden sein, dafür kann ich stehen, wenn sie sieht, dass sie bei den Polizeiangelegenheiten der strengsten Behandlung preisgegeben wird.« Das Wort war unklug, aber Herr von Treville hatte es mit dem Stande der Dinge vertraut ausgesprochen. Er wollte eine Explosion herbeiführen, denn bei dieser Gelegenheit gibt eine Mine Feuer und Feuer erleuchtet. »Polizeiangelegenheiten«, rief der König, die Worte von Herrn Treville annehmend. »Polizeiangelegenheiten! Und was wisst denn Ihr davon, mein Herr? Kümmert Euch um Eure Musketiere und macht mir nicht den Kopf toll! Hört man Euch, so sollte man glauben, Frankreich wäre in Gefahr, wenn unglücklicherweise ein Musketier verhaftet wird. Ei, was für ein Lärmen um ein Musketier! Ich lasse 10 verhaften, bei Gott, 100, ja die ganze Kompanie, und man soll nicht mucksen. Die Musketiere sind schuldig, sobald Eure Majestät einen Verdacht gegen sie hegt, entgegnete Herr von Treville. Auch seht Ihr mich bereit, Sire, Euch meinen Degen zu übergeben, denn ich zweifle nicht daran, dass der Herr Kardinal, nachdem er meine Soldaten verklagt hat, am Ende auch mich verklagen wird, und es ist somit besser, dass ich mich selbst in Verhaft gebe, mit Herrn Athos, der bereits verhaftet ist, und mit Herrn D'Artagnan, dem er noch verhaften wird. »Gascogner, Kopf, wollt Ihr wohl endigen?« rief der König. »Sire«, antwortete Treville, ohne die Stimme im geringsten zu dämpfen, »befehlt, mir meinen Musketier zurückzugeben oder ein Urteil über ihn zu fällen.« »Man wird ein Urteil über ihn fällen«, sagte der Kardinal. »Nun, desto besser. In diesem Falle werde ich Seine Majestät um Erlaubnis bitten, für ihn plädieren zu dürfen.« Der König fürchtete ein großes Aufsehen und sprach, »wenn Seine Eminenz nicht persönlich Motive hätte.« Der Kardinal sah den König kommen und ging ihm entgegen. »Um Vergebung«, sagte er, »wenn Seine Majestät in mir einen Richter von vorgefasster Meinung erblickt, so ziehe ich mich zurück?« »Hört«, sprach der König, »schwört Ihr mir bei meinem Vater, dass Herr Athos während des Vorfalls bei Euch gewesen ist und keinen Teil daran genommen hat?« »Bei Eurem glorreichen Vater und bei Euch selbst, der Ihr das seid, was ich liebe und am höchsten auf der Welt verehre, schwöre ich.« »Wollt bedenken, Sire«, sprach der Kardinal, »wenn wir den Gefangenen so entlassen, wird man nie mehr die Wahrheit erfahren. Herr Athos wird stets vorhanden und bereit sein, den Gerichten Rede und Antwort zu stehen, wenn sie ihn zu befragen Lust haben«, entgegnete Herr von Treville. »Er wird nicht desertieren, dafür stehe ich.« »Gewiss, er wird nicht desertieren«, sprach der König. »Man kann ihn immer wieder finden, wie Herr von Treville sagt.« »Überdies«, fügte er, die Stimme dämpfend und seine Eminenz mit einem flehenden Blick anschauend bei, »überdies wollen wir sie sicher machen, das ist Politik.« Diese Politik Ludwig des 13. machte Richelieu lächeln. »Befehlt, Sire«, sprach er, »euch steht das Recht der Begnadigung zu.« »Das Recht der Begnadigung ist nur auf Schuldige anwendbar«, entgegnete Treville, der das letzte Wort haben wollte, »und mein Musketier ist unschuldig. Ihr lasst also nicht Gnade, sondern Gerechtigkeit widerfahren, Sire.« »Er ist im Fort Levec?« fragte der König. »Ja, Sire, und in engem Gewahrsam, in einem Kerker wie der letzte Verbrecher.« »Teufel, Teufel«, murmelte der König, »was soll man da tun?« »Den Freilassungsbefehl unterzeichnen und alles ist abgemacht«, sprach der Kardinal. »Ich halte, wie Eure Majestät, die Gewährschaft des Herrn von Treville für mehr als genügend.« Treville verbeugte sich ehrfurchtsvoll mit einer Freude, die nicht ganz von einer Beimischung von Furcht frei war. Er hätte einen hartnäckigen Widerstand diesem plötzlichen Nachgeben vorgezogen. Der König unterzeichnete den Freilassungsbefehl, den Herrn von Treville ohne Verzug forttrug. In dem Augenblick seines Abgangs lächelte ihm der Kardinal freundschaftlich zu und sagte zu dem König, Es herrscht eine schöne Harmonie bei euren Musketieren zwischen den Führern und den Soldaten. Das ist sehr ersprießlich für den Dienst und ehrenvoll für alle. Er wird mir demnächst einen schlimmen Streich spielen, sagte Treville. Man hat nie das letzte Wort bei einem solchen Menschen. Aber eilen wir, der König kann sogleich wieder anderer Meinung werden, denn im Ganzen ist es schwieriger, einen Menschen wieder nach der Bastille oder dem Fort Levesque zu bringen, der einmal herausgekommen ist, als einen Gefangenen zu bewachen, den man eingekerkert hat. Herr von Treville hielt triumphierend seinen Einzug im Fort Levesque, wo er den Musketier befreite, den seine Ruhe nicht einen Augenblick verlassen hatte. Als er zum ersten Male D'Artagnan wiedersah, sprach er, »Ihr kommt gut weg. Euer Degenstich bei Jussac ist nun bezahlt. Es bleibt noch der bei Bernajour. Aber seid immerhin auf eurer Hut.« Herr von Treville hatte übrigens recht, dem Kardinal zu misstrauen und zu glauben, es sei noch nicht alles vorbei. Denn kaum hatte der Kapitän der Musketiere hinter sich geschlossen, als seine Eminenz zu dem König sagte, »Nun, da wir allein sind, wollen wir ernsthaft sprechen, denn wenn es eurer Majestät gefällig ist. Sire, der Herzog von Buckingham war 5 Tage lang in Paris und ist erst diesen Morgen abgereist.« Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jessi im Oktober 2025.